Erster lobt den Herrn. Meine Seele, lobe den Herrn. Zweiter, ich will den Herrn mein ganzes Leben lang loben. Ich singe für meinen Gott, solange ich lebe. Dritter, vertraut nicht auf mächtige Anführer. Vertraut nicht auf Menschen, denn sie können nicht wirklich helfen. Vierter, wenn ein Mensch stirbt, wird er wieder zur Erde. An diesem Tag enden alle seine Pläne. Fünfter, glücklich ist der Mensch, dem der Gott von Jakob hilft. Er hofft auf den Herrn, seinen Gott. Sechster, Gott hat den Himmel und die Erde gemacht. Er machte das Meer und alles darin. Er ist immer treu. Siebter, er hilft den Menschen, die ungerecht behandelt werden. Er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht Gefangene frei. Achter, der Herr macht blinde Menschen wieder sehend. Er hilft Menschen mit Sorgen. Der Herr liebt gute Menschen. Neunter, der Herr beschützt Fremde. Er hilft Waisen und Witwen. Aber böse Menschen führt er in die Irre. Zehnter, der Herr ist König für alle Zeit. Dein Gott, Zion, regiert für immer. Lobt den Herrn.